gehofft an früher, an die schöne Zeit, wo alle waren glücklich, so stolz und hart bereit. Ach, könnt es nicht noch einmal so wie früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Ach, könnt es nicht noch einmal so wie früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Seh ich mich dann umher in diesem unserem Land, seh ich kaum noch Deutsche, nur im kalten Hirn verbrannt. Ach, könnt es nicht noch einmal so früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Ach, könnt es nicht noch einmal so wie früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Ich hoffe auf das Ende dieser Schande Tag für Tag, wo das Volk dann sprengt die Ketten und aufzustehen vermag. Ach, könnt es nicht noch einmal so wie früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Könnte es nicht noch einmal so wie früher sein, das Volk und dessen Kinder stehen für Deutschland ein. Ich hoffe auf das Ende dieser Schande Tag für Tag, wo das Volk dann sprengt die Ketten und aufzustehen vermag. Weiß, vielleicht wird's doch noch mal so wie's früher war, dann werden wir die Strafen, die uns das angetan. Wer weiß, vielleicht wird's doch noch mal so wie's früher war, dann werden wir die Strafen,